machst morgens auf und siehst es wieder mal. Der gleiche Scheiß wie gestern. Als ob alles wieder von beginnen würde. Und es gibt keinen Ausweg. Du willst etwas ändern, aber du merkst, dass der Tag dich schon wieder überholt hat. Du versuchst es immer und immer wieder, aber du schaffst es einfach nicht, denn es gibt keinen Ausweg. Die einzige Flucht, die Kneipe an der Ecke, wo du dich jeden Abend zuschüttest und siehst das Leben an dir vorbeiziehen, denn es gibt keinen Ausweg. Es gibt keinen Ausweg, keinen Ausweg. Es gibt keinen Ausweg. Doch mal schaffst, aus der Gosse zu kommen, kommt wieder irgendein Idiot und lässt dich fallen. Der nächste Tag sieht dann wieder aus wie immer, denn es gibt keinen Ausweg. Die einzige Flucht, die Kneipe an der Ecke, wo du dich jeden Abend zuschüttest und das Leben an dir vorbeizieht, denn es gibt keinen Ausweg. Es gibt keinen Ausweg, keinen Ausweg. Es gibt keinen Ausweg.